Ach, das habe ich gern. Ach, sehen Sie mal. Das ist aber nötig, ja. Wie schön. Ja. Ah. Na, sehen Sie sich das bloß an. Schöne Uniformen, Reichswehr, Aufmärsche mit Musik, bei den Zeiten. Als ob wir keine anderen Sorgen hätten. Na, geben Sie doch nicht gleich so an. Warum denn so vermiest? Erstens klingt's reizend und dann sehen die Jungs doch sehr nett aus. Ja, wenn ich aber an die Kosten denke. Ach, was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente? Ach, was Musikinstrumente? Ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern, das ist auch nicht so arg. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind sie immer sehr nett zu mir. Gestern habe ich meine Steuererklärung abgegeben und heute habe ich schon eine Antwort. So, was hat man Ihnen denn geschrieben? Na, ganz reizend. Wir vermissen Ihren Gewinn aus Aktienbesitz. Und was haben Sie geantwortet? Ich auch. Ja, ich hatte heute auch Verhandlung bei meinem Steuerreferenten. Er hat mich auf Herz und Nieren geprüft. Mein Gott, sind Sie denn krank? Unsinn. Ich meine, man hat derartige Fragen an mich gerichtet, da ich schon gar nicht mehr wusste, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen bin. Och, das haben Sie nicht gewusst? Oh, wie unangenehm. Aber was für Fragen waren denn das? Na, zum Beispiel, wer oder was sind Sie? Wenn ja, warum nicht? Haben Sie studiert? Wenn ja, wovon leben Sie? Sind Sie vorbestraft? Wenn nicht, warum noch nicht? Ach, das steht ja auch alles in meiner Steuererklärung. Sagen Sie, hat er Sie auch nach Familienstand gefragt? Sind Sie verheiratet? Haben Sie eine Geliebte? Klammer, Sie haben es nötig, Sie lause Junge. Klammer zu. Leben Sie mit Ihrer Frau gut? Wenn ja, wie oft? Haben Sie Kinder? Wenn nein, wie machen Sie denn das? Meine Wohnungsverhältnisse wollte auch genau wissen. Wie wohnen Sie? Wohnen Sie gern? Wohnen Sie überhaupt? Wenn Sie nicht wohnen und wenn Sie wohnen würden, wo würden Sie wohnen und wie lange würden Sie wohnen? Wie wird Ihre Miete bezahlt? Ganzjährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich oder gar nicht? Wenn gar nicht, ist genau anzugeben, ob voraus oder nachher. Ach Gott, wie verwickelt. Ach, es sind aber auch schreckliche Zeiten. Ja, verlassen Sie sich aber drauf. Wir bekommen jetzt ein Moratorium und dann wird alles besser. Moratorium? Was ist denn das? Na, zahlen auf Raten. Na, wie denn? Na, die sollen raten, wann wir bezahlen. Ach so. Nee, das ist ja auch nichts. Ich nehme mir jetzt einen Sorgenträger. Was ist denn das? Jeden Morgen kommt der Sorgenträger zu mir und nimmt mir die Sorgen ab. Und dafür bekommt er dann 300 Mark pro Monat. 300 Mark? Woher nehmen Sie denn die 300 Mark? Das ist eben seine erste Sorge. Ja, Sorgen haben wir alle. Und jeder braucht Geld. Die Zeiten sind nicht rosig. Trotzdem bleibt aber meine Parole, nur nicht unterkriegen lassen, nur nicht unterkriegen lassen. Plötzlich kommt ein Steuerbogen, bitte tragen Sie sich ein. Und ich denke, ungelogen, das muss ein Kreuzworträtsel sein. Sind Sie, haben Sie, bitte nennen Sie ganz genau die richtige Zahl. Woher sind Sie und was können Sie? Dann schreibe ich, Sie können mich mal. Nur nicht unterkriegen lassen, nur nicht unterkriegen lassen. Man verliert in allen Ländern an der Börse jetzt sein Geld. Minus null heute zu besitzen, ist das sicherste der Welt.